Hallo und herzlich willkommen zur 78. Episode der Wechselzone Podcast Jungs mit meinem wertgeschätzten Kollegen Adrian. Ja, hi. Und mit mir Lukas. Adrian, nicht allzu lang her, aber das Wochenende hast du hoffentlich gut überstanden. Wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's gut. Wochenende war ganz gut. Läuft alles. Und ja, Wochenende ist ja, wo du jetzt gerade vom Wochenende sprichst, das ist ja immer so ein bisschen auch Football-Zeit, ne? Also ich weiß ja, dass unter unseren Zuhörern viele Football-Fans dabei sind. Du hattest ja auch eine extra Football-Episode mal gemacht. Die ging gut, ne? Also doch einige Klicks hat die Episode doch schon gehabt. Und ja, wir beide sind ja auch Football-Fans, deshalb habe ich mir gedacht, wir verlieren dazu mal so ein paar Wörter, wie die Saison jetzt abläuft, weil die Saison ist schon ziemlich verrückt, ne? Also da geht es ziemlich rund. Also das sind Mannschaften vorne, von denen ich zum Beispiel jetzt nicht gedacht habe, dass sie vorne sein werden. Wie zum Beispiel Miami Dolphins 3-0. Hat mich sehr, also es freut mich aber für die, Mannschaft auch sehr, ja, sympathisch so und freut mich sehr. Kansas City ist sehr stark, ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder gehört hast, aber jetzt das Monday Night Game von der letzten Nacht. Also gesehen nicht, aber da ging es richtig ab. Also schau dir mal auf YouTube die Highlights an. Also das lohnt sich. Also Pittsburgh Steelers gegen Tampa Bay Buccaneers, das lohnt sich. Da geht es richtig rund. Also gerade Tampa Bay, der Starting Quarterback ist ja eigentlich ja gesperrt für 3 Spiele, aber der Ersatzquarterback, der Ersatzquarterback ist jetzt Starting Quarterback. Der eine oder andere hat ihm wahrscheinlich nicht zugetraut, aber er hatte die ersten 2 Spiele sehr, sehr souverän, auch noch gegen den amtierenden Champion. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie das erste Spiel gespielt haben, aber da haben sie halt auch gewonnen. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, jetzt vielleicht eine Quarterback-Frage in Tampa Bay, was auf jeden Fall keiner gedacht hatte. Ja, es gibt gar keinen Grund, den Ryan Fitzpatrick auf die Bank zu setzen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, der hat sich einfach seinen Starting-Quarterback-Status erarbeitet. Und der wird auf jeden Fall weiter starten. Vor allem der Winston ist ja wieder da. Also der war ja bei dem Spiel, saß er auf der Bank. Und der Ryan Fitzpatrick ist der erste Spieler, der in den ersten 3 Spielen über 400 Yards geworfen hat. In jedem einzelnen. Das hat bis jetzt kein Quarterback in der Geschichte der NFL geschafft. Ist schon echt ein krasses Ding. Ja, ist echt schon ein krasses Teil. Denke ich mal, sehr interessant, das zu beobachten, wie es da weitergeht. Wenn er seine Form natürlich so hält, gibt es natürlich keinen Grund, den jetzt rauszunehmen. Auf wen ich jetzt gespannt bin, denn ich glaube, so langsam kommen sie vielleicht sogar ins Rollen, sind die Cleveland Browns, die schlechteste Mannschaft der letzten 2-3 Jahre. Jahrzehnte, wollte ich so sagen. Ja, aber ich sag mal so, also die letzten 2 Jahre waren ja unterirdisch schlecht. Also da haben sie ja, Jahren haben sie einen Sieg geholt. Und jetzt haben sie sich langsam endlich mal eine sehr souveräne oder sehr spielstarke Mannschaft aufgebaut. Und ich habe mir das Spiel gegen die Jets jetzt angeschaut. Und ich fand's echt krass. Also das, was wie die da nochmal zurückgekommen sind mit dem neuen, First-Pick-Rookie, der sein erstes Spiel gemacht hat und gleich so wieder aufgetrumpft hat. Das fand ich schon interessant. Und ich bin auch gespannt. Ich habe noch nichts gehört, ob er auch das hier das kommende Wochenende dann endlich mal starten darf. Ja. Da bin ich auch gespannt. Aber ich denke schon, dass es auf kurz oder lang, dass es der Starting Quarterback sein wird. Darauf läuft es hinaus. Auch jetzt bei den Arizona Cardinals ist Josh Rosen ist auch reingekommen. Ich glaube im 3. Viertel oder so und hat jetzt auch die Starting Quarterback Position inne. Das war ja aber auch unterirdisch schlecht. Sam Bradford hat ihn abgelöst. Ja, wobei die haben schon die erste Hälfte gegen die Bears haben sie echt gut gespielt. Ne? Und die Bears haben eine richtig, richtig starke Defense. Also von daher war das schon mal nicht schlecht, aber dann sind sie irgendwie zusammengebrochen und Rosen kam da, der kam, glaube ich, im 4. Quarter, konnte nichts mehr reißen. Ja, also das, ich habe, das Witzige war, ich habe mir die Highlights von Arizona gegen die Los Angeles Rams angeguckt und da haben die nur Spielzüge von den Rams gezeigt und in den Highlights und ich habe gedacht, was habe ich jetzt irgendwie was Falsches angeklickt? Nicht die Highlights, sondern irgendwie nur die Spielzüge von den Rams. Das hatte ich nämlich schon irgendwo mal gehabt. Da hatte ich unten irgendwie aufs Scoreboard geguckt und da war dann halt, hat die andere Mannschaft auch gepunktet und dann waren irgendwie nur die Highlights vom, ich glaube, vom hier den Starting Quarterback der Jets, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, Sam Darnold, ich weiß gar nicht. Egal, auf jeden Fall hatte ich das schon auch gedacht, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht, aber nee, die Arizona Cardinals haben da gar nichts auf die Beine bekommen, aber gut. So ist es manchmal, aber dennoch momentan sehr, sehr ausgeglichen. Ziemlich viele Mannschaften mit 1 und 2 oder 2 und 1. Also das ist nach drei Spieltagen so wirklich abgesetzt haben sich, glaube ich, erst gerade mal zwei Mannschaften, wie du schon sagtest, halt die Rams und die Dolphins. Die Rams sind auch sehr stark. Ja, und die Dolphins die und wer noch? Kansas City Chiefs. Ah, stimmt, Kansas City, genau. Die haben auch noch. Ja, die haben auch einen super Quarterback. Ja, und ich würde sagen, von starken, laufstarken Jungs kommen wir mal zum Laufen. Zum Laufen. Und Schwimmen und Radfahren. Genau. Ja, genau. Sollten wir jetzt mit anfangen, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob uns überhaupt noch jemand zuhört. Derjenige, der das jetzt angeklickt hat, diesen Podcast, denkt sich, okay, ich bin jetzt im Falschen gelandet. Nein, ihr seid immer noch in der Wechselzone, ihr seid immer noch ja, bei uns in der Ausdauerwelt. Das war noch ein kurzer Ausflug genau. In American wollten Football. Wir wollten euch mal ans Herz legen, dass die NFL-Saison auch wieder begonnen hat und es momentan sehr viel Spaß macht, da auch reinzuschauen oder sich wenigstens mal die Highlights anzugucken, weil es gibt sehr... Naja, das tun die Jungs. Also die, krasse, die sich dafür interessieren, Spiele. Die tun das. Die wissen das, genau. Ja. Gut, ja, dann gehen wir doch mal zu Ergebnissen des letzten Wochenendes, also vom Wochenende. Ich habe mal so das ein oder andere Interessante gehört, beziehungsweise auch gelesen. Anfangen würde ich gerne mit einem Beitrag, das ich auf Instagram von Lance Armstrong gefunden habe. Und zwar hat der gute Mann... der gute Mann. hat, ich muss sagen, ich finde Lance Armstrong irgendwie mittlerweile cool. Ich habe den als Radfahrer, habe ich den gehasst, aber bei den Battles mit Jan Ullrich, aber ich finde mittlerweile, ich finde seine Podcast cool, ich finde, was er macht, finde ich ganz cool. Und wie gesagt, verfolgt den jetzt auch bei Instagram. Letzten kam ein Post von ihm. Er hat einen Swim-Run gemacht und zwar auf Orcas Island. Wo auch immer das sein mag, irgendwo in Amerika, hat er mit dem guten Simon Whitfield dran teilgenommen. Den einen oder anderen wird Simon Whitfield vielleicht noch was sagen. Ein Kurzstreckler, der sich mit Jan Frodeno sehr viele Battles geliefert hat, vor allem in Beijing bei den Olympiaspielen. Da war der große Favorit. Ist dann aber, ja, kam aber nach Jan Frodeno erst ins Ziel. Swimrun, Lance Armstrong. genau, also das Ganze ging über 4 Meilen Schwimmen und 20 Meilen Laufen. Ja, ein schon ziemlich krasses Ding. Wer jetzt Lance Armstrong auf Instagram verfolgt, der kann sich das Ganze auch mal so auf einer Landkarte anschauen. Sieht schon sehr interessant aus, sehr wild. In dem Post selbst sagte Armstrong, dass das von der Landschaft her einer der schönsten Wettkämpfe war, das er je gemacht hat. Der hat schon einige gemacht. Und der hat schon einige gemacht, der hat schon einiges gesehen, aber es war wohl, ja, auf Orcas Island war wohl sehr, sehr schön. Jetzt muss ich doch mal ganz schnell mal googeln. Wo Orcas Island ist, das interessiert mich jetzt. Derweil, ich bin mal ganz kurz auf den Instagram-Account von Lance Armstrong gegangen und sein Partner. Das ist ja also auch so eine lange Kante und da stehen die auf dem Bild nebeneinander und da sieht man eigentlich, dass Lance Armstrong, ja gut, er steht jetzt auf dem Stein und ist genauso groß, aber ich würde mal sagen, er ist ein Kopf kleiner als sein Schwimmpartner. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie groß Simon Whitfield ist. Also, das lässt sich auch herausfinden. Ja. Also auf jeden Fall ist Orcas Island ist die größte Insel des San Juan Island in San Juan Country in Washington. So, sind wir jetzt schlauer? Ja, das ist irgendwo bei Seattle, würde ich sagen. Wunderschön. Ja, schon ja, noch weiter drüber, also zwischen Seattle und Vancouver. So dazwischen. Und es sieht schon rein auf Google Maps, wenn man da wirklich reingeht, sieht das schon wirklich sehr, sehr cool aus. Wenn man sich die Bilder anguckt, die dann immer so ne, auf Google dazu man anklicken kann, dann ja, sieht das schon wirklich nach einer sehr, sehr coolen Location für ein Swim and Run. Ja, doch, gefällt mir. Da hatte Lance Armstrong nicht zu viel erzählt. Ja, das dazu. Am Wochenende gab es zudem noch eins, also es gab mehrere 70.3, auf eins möchten wir genauer eingehen, und zwar das 70.3 in Istrien in Slowenien. Dort haben zwei Athleten teilgenommen, die bei uns in Wechselzone Podcast Strava Club drin sind. Zum einen ist da der Julius Walter, hat daran teilgenommen. Ich lese mal seine Splitzeiten vor. Und zwar, der hat für das Schwimmen 33 Minuten gebraucht. Fürs Laufen, was wohl sehr hart sein gewesen sein soll, knapp 1500 Höhenmeter, 88 Kilometer, 89, ja gut, also das ist ja immer, das schwankt ja immer so ein bisschen. Ne? Also, aber 1500 Höhenmeter auf knapp 90 Kilometer, 2 Stunden 53, und für das Laufen, für den Halbmarathon hat er 1 Stunde 39 gebraucht. Ja, echt klasse Leistung, Julius, Glückwunsch dazu. Und außerdem war da auch der Vincent, den wir schon zweimal zum Interview hatten, der Vincent Grösser, der ist Gesamtzwölfter geworden. Das war seine Mitteldistanzpremiere. Der Gute hat da richtig, richtig reingehauen. Für das Schwimmen 27 Minuten 39 gebraucht. Fürs Fahrradfahren 2 Stunden 48. Macht einen 36er Schnitt. Das ist schon krass auf der wohl sehr harten Strecke. Ja, und fürs Laufen, mal runterscrollen. Hier steht nur, ach so, hier, 1:32:04. Ja, der hatte wahrscheinlich so ein bisschen Tribut zahlen müssen. 4:16er Pace. Gut, immer noch ganz schön schnell, aber ja, es war auch die Mitteldistanzpremiere von Vincent. Dann halt direkt Platz 12. Ich habe da jetzt in der Ergebnisliste jetzt irgendwie keinen allzu bekannten Profi gefunden. Die ersten zwei Plätze gehen an slowenische Athleten, die wahrscheinlich auch so ein bisschen Heimvorteil hatten, wahrscheinlich die Strecke sehr gut kannten. Und ja, wie gesagt, Vincent, Gesamtzwölfter bei einer Premiere auf eine Mitteldistanz, ist schon ein Wort. Und ja, der hat ja auch seine Altersklasse gewonnen und hat sich damit auch fürs nächste Jahr für die Weltmeisterschaften in Nizza qualifiziert. Genau, yes. Und da wünschen wir natürlich aus der Wechselzone ja, alles Gute, sehr viele Glückwünsche natürlich schicken wir rüber. Und ja, wir sind, ja, glaube ich, beide sehr froh, Julius, dass Vincent. Ist, genau, das ist für einen Vincent, der das ja schon bei unserem Interview mal angesprochen hat, dass er daran teilnehmen wollte, dass ja, er sich qualifizieren wollte für Nizza, wollte ich natürlich sagen, und er hat es geschafft, und ja, da beglückwünschen wir ihn und natürlich auch Julius für diese starken Leistungen. Ja, man muss ja auch erwähnen, es war etwas anders geplant für Vincent. Ne? Er hat ja einen anderen Saisonverlauf vorgehabt. Diagnose pfeiförisches Drüsenfieber bekommen, quasi mitten in der Saison. Musste dann länger aussetzen, und ja, der 70.3 in Istrien war wahrscheinlich jetzt so aufgrund der ganzen Geschehnisse jetzt ja dann zustande gekommen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Vincent ist mehr als happy. Und ja, Nizza hat sie in der Tasche. Ja, Einstand nach Maß. da durch die Diagnose, das zeigt ja nochmal, wie krass das eigentlich ist, was er da nochmal durchgezogen hat im Rest der Saison jetzt nochmal oder zum Ende in der Saison nochmal so einen rauszuhauen, obwohl, denke ich mal, sich man bessere Umstände vorstellen kann. Deswegen, ja, einfach auch eine krasse Leistung, was er da abgezogen hat, das noch so ja, gewuppt zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch mittlerweile, hat ein bisschen länger gedauert, Simon Whitfield ist 1,77 und das kam mir jetzt nicht so groß vor. Bin ich größer. Deswegen, ich musste nämlich nochmal Lance Armstrong googeln, aber anscheinend hat das Bild nämlich einfach nur, war eine optische Täuschung, was ich gesehen habe, weil das, der ist auch 1,77, also die sind beide gleich groß. Okay. Naja. Gut. Ja, hätten wir das. Ich würde sagen, wir gehen mal zu unserem Hauptthema über, und zwar unser Teil 2 der Hawaii-Preview. Genau. Genau, wie letzte Woche wurden wir diese Woche auch wieder einen weiblichen und einen männlichen Athleten mal vorstellen, von dem wir denken, dass er auf jeden Fall gute Chancen hat, in die Top 10 zu kommen. Ja, Lukas, willst du anfangen? Ja, wie immer, Ladies first, würde ich sagen. Und ich habe mir die Kaiser Sali rausgesucht. Mhm. Sie ist geborene Kaiser Lettonen. Wie man so vielleicht schon raushört, ist sie eine finnische Triathletin, geboren in Helsinki 1981. Dann ist sie jetzt 37. Sie hat schon mehrere Ironmans und Challenges gewonnen. Was hat sie so bis jetzt auf Hawaii so gezeigt? Das würde mich vielleicht am meisten interessieren, weil das ist dann halt irgendwie so auch schon irgendwie am aussagekräftigsten. Also 2016 ist sie das erste Mal dort gestartet und ist Fünfte geworden. Und letztes Jahr, man mag es kaum glauben, ist sie wieder Fünfte geworden. Letztes Jahr solide, würde ich sagen, solide. Ja, sehr solide. Und deswegen, ich würde sagen, Top 5 ist auf jeden Fall für sie drin, wenn ich mal so weit vorgreifen kann. 9 Stunden 4,40, ich würde sagen, das ist schon eine sehr solide Zeit. Und genau so solide ist sie auch eigentlich in jeder Disziplin. Also die ist nirgendwo, hat sie Ausschläge nach oben, aber halt in allen drei Disziplinen sehr konstant und gleich stark. Weiß jetzt nicht, ob sie da noch großartig mehr rausholen kann, aber ich meine, also im Top-5-Bereich mit im Wettbewerb zu sein, ist ja auch schon sehr, sehr respektabel, also gerade bei der Weltmeisterschaft. Zudem, diese Saison hat sie den Ironman in Switzerland, in Zürich hat sie gewonnen, mit 9 Stunden und 6. Ne? Also man sieht, von den Ironman-Zeiten ist es halt schon sehr ausgeglichen. Challenge Rot ist sie dieses Jahr Dritte geworden, mit 8 Stunden 46, persönliche Bestleistung auf der Ironman-Distanz und am Anfang der Saison hat sie noch den Ironman in Arizona gemacht und da ist sie auch Erste geworden mit 8 Stunden 51. Ja, und dazu hat sie noch einen Ironman 70.3 in Monterey gemacht in 4 Stunden 6 und die Challenge Turuk in Finnland hat sie auch gewonnen, also wie auch den Monterey 70.3 mit 4 Stunden 10. Also schon. Was traust du jetzt so dieses Jahr? Wieder Platz 5? Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, ich würde sagen, Top 5 wird schwer, aber definitiv in ein niedrigerem Top 10, also weiter, also höher gesehen, sagen wir so 7., 6. auf jeden Fall. Aber es gibt diese Saison, finde ich, sehr viele starke Frauen, die da vorne mit reinstoßen und es wird auf jeden Fall ein sehr hart umkämpftes Rennen hinter Daniela Rief. Okay. Naja. Dann würde ich sagen, mache ich weiter mit der Athletin, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist es die Susie Cheatham. Und das ist jetzt nicht abgesprochen, aber irgendwie finde ich es cool, weil Kaiser Sali ist ja zweimal Fünfte auf Hawaii geworden, die letzten Jahre. Susie Cheatham ist zweimal Sechste geworden auf Hawaii. Und zwar War das allerdings 2015 und 2017. 2016 hat sie das Rennen nicht beendet. Oh. Da hat sie ein DNF stehen. Allerdings, ja, wie gesagt, letztes Jahr hinter der Kaiser Sali auf Platz 6. Ja, hinzu möchte ich das erstmal erwähnen. Also Susie Cheatham kommt aus England, ist 32 Jahre alt, auf der Ironman-Distanz seit 2014, was sie so von den Ergebnissen so rausfinden könnte, hat überall wirklich Top 10, Top 3 Ergebnisse, also schon beim ersten Ironman in Barcelona Platz 3, in Südafrika war sie jetzt mehrmals Platz 3, in 2015, 2016 Platz 2 und dieses Jahr war sie auch in Südafrika, wurde Zweiter in 9 Stunden 2 und glatten 3 Stunden Marathon, also schon sehr, sehr solide. Ihr bestes Ergebnis ist der Ironman Brasil vom letzten Jahr, dort ist sie eine 8,52. Das war ihr erster Sieg und ein neuer Streckenrekord auf der Strecke dort. Also das war ein sehr gutes Rennen. Und dann, wie gesagt, Hawaii, zweimal Sechste. Deshalb, also ist auch sehr solide Athletin, also genauso wie Kaiser Sali. Wobei bei ihr würde ich sagen, ja, so leichte Schwimmschwäche. Also sie schwimmt gerade so, zumindest auf Hawaii, immer so ja, 58er Zeiten. Ne, so beiden Male, wo sie da war, also da ist sie beide Male knapp unter 58 geblieben mit 57,54 und 57,39. Also da würde ich sagen, da gibt es ein paar Frauen, die sind deutlich, deutlich schneller. Das Radfahren ist solide, glatte 5 Stunden und 5,03, das ist schon mal ganz gut und laufen kann sie auch. 3,09, 3,06, das sind die Zeiten von Hawaii, von den zwei Auftritten dort. Es sind alles sehr solide Zahlen, aber wie gesagt, das reicht nicht bis ganz nach vorne. Das reicht auch nicht in die Top 3. Ja, aber Top 10, Top 5, so in dem Bereich traue ich ihr auf jeden Fall alles zu. Also Top 10 Athletin auf jeden Fall auch in meinen Augen, ja. Klar, wer letztes Jahr Sechste geworden ist und das Jahr davor, kann man auf jeden Fall mitrechnen. Aber, ja, das Jahr davor, wie gesagt, hat sie den DNF gehabt, aber das 2015 dann halt wieder. Ja, von daher, ja, man ist, können wir gespannt sein. Also ich finde sie, ja, wie gesagt, sehr, sehr solide Athletin. Also, ja, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem Mann-Athleten, den ich mir rausgepickt habe, und ich habe mir James Kunama rausgesucht, und es ist sogar, was man gar nicht so von ihm denkt, er ist ein sehr vielseitiger Sportler. Er ist 35, kommt aus Südafrika und ist verheiratet mit Jody Kunama, vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Jody Swallow. Und was dich vielleicht interessieren würde, habe ich mir extra für dich rausgeschrieben. Im Februar 2016 ist er in Südafrika im Rahmen der Xterra-Rennserie das erste Mal beim CrossFit-Triathlon gestartet und belegte den zweiten Platz. Hast du gerade CrossFit-Triathlon gesagt? Entschuldigung, was? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Hast du gerade CrossFit-Triathlon gesagt? Ja, also so stand es, also der Xterra-Rennen. Der Xterra-Rennen, halt. Also CrossFit, ja, ist ja ein bisschen was anderes. Oh, habe ich CrossFit gesagt? Also, ja. Ja, gerade war ein bisschen die Internetverbindung schlecht, deswegen habe ich nur, natürlich den Cross-Triathlon, aber CrossFit könnte man auch vielleicht mal so langsam. CrossFit-Triathlon wäre auch mal nicht schlecht, oder? Also das könnte man vielleicht ins Leben rufen, ja. Ja, wäre sehr interessant. Ja, okay, aber das ist mir neu, das wusste ich nicht, dass der mal ja, ein gut, Externer gemacht hat. Ja. Er hat da nur ein Rennen da stehen. Ich habe mal geguckt, ob er vielleicht noch mehrere gemacht hat, aber hat er nicht. Aber gut, bei der einem Externer-Rennen als normaler Triathlon-Sportler teilzunehmen und Zweiter zu werden, ist ja schon mal eine Ansage. Er ist auch schon sehr lange dabei, also 2005 hat er angefangen. Ist siebenmal Ironman 70.3 Gewinner. Dazu hat er noch den Ironman in Florida gewonnen 2010 und den Ironman in Hamburg, den ersten. 2017 mit genau 8 Stunden 36, also eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit. Dazu hat er zweimal, was ich auch sehr cool fand, den Triathlon Alpe d'Huez auf der Langdistanz gewonnen. Das ist eine Schwimmstrecke von 2,2 Kilometer, eine Radstrecke von 115 Kilometer und eine Laufstrecke von 222 Kilometer. Was vielleicht interessant dabei wäre, noch zu erwähnen, wie viele Höhenmeter das jeweils hat. Ja, das ist, glaube ich, schon ziemlich heftig. Ja, also man fährt natürlich die Kehren hoch. Das ist bestimmt auch sehr lustig. Von daher, ich habe jetzt da jetzt nicht die Höhenmeter gefunden, beziehungsweise auch gar nicht danach gesucht, aber bestimmt gar nicht so ohne das zu machen. Er hat es halt zweimal gewonnen. Finde ich schon auch sehr respektabel. Deswegen meinte ich, er ist halt sehr vielseitiger. Er hat auch den Embrun Man, das ist ein Triathlonrennen in Frankreich, in Embrun gewonnen. 2016 war das mit 9 Stunden 45 Sekunden. Ja, und die Saison war eigentlich, ja, eigentlich, ich würde sagen, sogar sehr erfolgreich für ihn. Am 2. September hat er, also 2017 natürlich, hat er den Ironman 70.3 Lanzarote gewonnen. Ich glaube, das ist so einer der ersten Rennen oder das erste Rennen, was man halt so für die kommende Saison mitnehmen kann. 3 Stunden 47 hat er gebraucht, eine klasse Zeit, würde ich mal behaupten. Der hat den 70.3 in Wymers in Britannien hat er gewonnen mit 4 Stunden 2. Das war am 17. September, also nur 2 Wochen später. Und am 29. Juli hat er natürlich beim Ironman Duathlon Hamburg teilgenommen und ist Dritter geworden mit 7 Stunden 13. Was halt sehr interessant ist, was hat er bis jetzt auf Hawaii geleistet? Genau, er hat 3 Starts halt auf Hawaii. Drei Starts. 2013 ist er Vierter geworden. 2016 ist er 26. geworden. Und 2017 ist er Fünfter geworden. Und ja, ich würde sagen, bis auf den einen Ausreißer 2016 ist er, denke ich, ein sehr konstanter Athlet. Seine Stärke liegt definitiv im Laufen. Seine Mutter war eine Marathonläuferin. Er ist auch, das wusste ich gar nicht, aber er ist seit 2015 bei dem Bahrain Elite Endurance Triathlon Team, das von Chris McCormick geleitet wird. So schließt sich der Kreis zum Anfang der Sendung. Ja, also ich traue ihn dieses Jahr auf jeden Fall eine Top-6-Platzierung zu. Das hat er letztes Jahr bei dem Rennen auch schon bewiesen, dass er es drauf hat mit dem fünften Platz und ich schätze den schon ein, dass er auf jeden Fall in die Top 6 reinlaufen kann. Gerade ohne Jan Frodeno wird nur am Platz weiter vorne frei. Ja, dafür, wie gesagt, Frodeno ist nicht dabei, dafür ist jemand anders da, der letztes Jahr stimmt, nicht da war. Ja, gut. Aber zu dem kommen wir ja gleich. Jetzt bist du erstmal dran mit deinem Athleten. Ja, also wenn du Kunama für sehr vielseitig hältst, dann kann ich das ganz klar toppen. Kunama ist vielseitig im Triathlon und ich habe mir jemand ausgesucht, der jetzt außer Triathlon auch ein ganz wilde Geschichten macht, und zwar Braden Currie. Neuseeländer? Also wir haben uns diesmal nicht ab, also ich hab dir zwar gesagt, wen wir nehmen, aber du hast mir noch nicht gesagt gehabt und ich habe gewusst, dass du den nimmst. Ja, ich mag ihn halt. Ich finde das cool, wie der seine Rennen veranstaltet und was er so alles macht und für was der alles so offen ist. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, 32 Jahre, kommt aus Neuseeland, der hat sehr viele Erfolge zu verbuchen, auf Kurz-Mitteldistanz, auf Langdistanz, in Exterra, da ist er regelmäßig unterwegs. Aber auch, wie gesagt, er macht auch, was in Neuseeland sehr populär ist, regelmäßig dieses Coast-to-Coast-Rennen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ist ein so ein Multisport-Wettkampf in Neuseeland, wo man neben Laufen, Mountainbiken, ich glaube sogar dann auch noch Rennrad fahren, auch Kajak fahren muss, in mehreren Etappen, ne? Das ist so ein Etappenrennen über insgesamt 240 Kilometer, wie gesagt, da ist er regelmäßig dabei, dann gibt es sowas Ähnliches auch von Red Bull, also Braden Currie ist ein Red Bull Athlet, wird von denen gesponsert, ist da in dem Red Bull Team. Und die haben auch so was Ähnliches, wo auch jedes Mal dabei ist. Das geht auch irgendwie mit Bergläufen, Mountainbiken. Da hast du auch irgendwie dann, meine ich, auch Kajak dabei. Also so wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr abenteuerlich. Also so richtig so Abenteuerrennen. Da ist er regelmäßig dabei. Ja, wie gesagt, Xterra, da ist er letztes Jahr Siebter geworden, da war der dabei. In 2 Stunden 39 hat er gebraucht. Also der hat so einige Xterra schon ja, unter seinen Gürtel. Der war auch in Deutschland 2014, das wusste ich nicht. In Zittau, da wo ich dieses Jahr eigentlich an Start sein wollte, da war der 2014, ist dort Dritter geworden. Das habe ich jetzt so in der Recherche für diese Episode mal rausgefunden. Fand ich sehr cool. Ich traue Braden Curry sehr viel zu dieses Jahr auf Hawaii. Er war ja schon letztes Jahr am Anfang, im ersten Drittel des Rennens, würde ich sagen, ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, er war hinter dem, na, sag doch mal, hinter dem starken Schwimmer, Hamburger. genau, hinter dem Emberger, war der lange Zeit auf dem Fahrrad Zweiter, bis er einen Platten hatte. Und ja, ich weiß nicht, ob das so lange gedauert hat oder so. Auf jeden Fall, gut, das Rennen ist im Endeffekt für ihn nicht so gut gelaufen. Er hat 8 Stunden 50 gebraucht und ist irgendwie auf Platz 31 ins Ziel gekommen. Das ist natürlich alles andere als optimal für ihn gelaufen. Ich weiß nicht, ich sehe jetzt die Splitzeiten nicht, aber gut, im Endeffekt auch egal. Da ist er wahrscheinlich auch selbst total unzufrieden gewesen mit dem Rennen zum einen Platten. Ich schätze mal, er wollte vielleicht so ein bisschen die Zeit aufholen, hat sich vielleicht ein bisschen übernommen auf dem Fahrrad, sodass er dann halt ja, so ein bisschen eingebüßt hat auf der Marathonstrecke. Wie dem auch sei, er selbst hat sich sehr viel vorgenommen für dieses Jahr. Für den Ironman. Ich würde nur von den, der hat einige Rennen schon dieses Jahr gemacht und einige super Ergebnisse erzielt. Aber eins würde ich gerne mal hier reinbringen, und zwar den Ironman Cairns. Dieses Jahr im Frühjahr, das hat er nämlich gewonnen. Weißt du, wer da Zweiter geworden ist? Josh Amberger. Javier Gómez. Okay. Genau. Ach stimmt, ja, es stimmt. Das war ja die Premiere. Ich erinnere mich. Genau, das war die Premiere von Javier Gómez. Natürlich geht er als Favorit in dieses Rennen. Und das Ganze, um das Ganze nochmal zu bekräftigen, wie stark dieses Rennen besetzt war, auf Platz 3 war Terenzo Bozzone, der wirklich zu dem Zeitpunkt mega stark war. Ja, der Und hatte auf da Platz. einige Siege gehabt, gell, davor. Ja, der hat davor irgendwie ein Rennen nach dem anderen gewonnen. 70,3, und da gab es noch super Kurzdistanz-Dinger. Der hat eins nach dem anderen gewonnen. Und auf Platz 4, Tim O'Donnell, der US-Amerikaner, dem ich auch einiges auf Hawaii zutraue, beziehungsweise also auf jeden Fall eine Top-10-Platzierung. Also wie du siehst, also schon alleine die Plätze 1 bis 4, ne, mega stark, und das geht weiter mit Kyle Buckingham, mit Timothy Reed und so weiter. Also das Rennen war schon sehr stark besetzt, und was mich da an dieser Leistung von Braden Curry noch mehr ja, also dadurch wird sie noch aussagekräftiger, ist, dass der schneller gelaufen ist als Gomez. Und zwar 2 Minuten. Der Gomez ist 2:41 gelaufen, fast gleich 2:49:02, und Braden Curry 2:39. Also das ist schon, für mich ist das schon sehr aussagekräftig. Ja, das war schon wirklich ein starkes Ding. Und wie gesagt, da traue ich dem, also ich traue ihm eine Top 5 Platzierung. Also wenn der da jetzt wirklich ja nicht irgendwie ja eine ganz blöde Taktik fährt oder wieder mal irgendwie Pech mit Platten hat oder so ähnlich, dann wird das auf jeden Fall ja, eine Top 5 traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ich hätte noch mal zwei Fragen. Also er ist, hat, ich habe selber gerade mal die Seite kurz aufgemacht. Er hat noch gar nicht so viele Ironmans gemacht, gell? So weiß ich weiß, gerade mal vier mit den Hawaii. Ja, der, Wo? ja, der ist aber regelmäßig bei den Rennen, ja klar. Challenge-Rennen in Wanaka in Neuseeland. Also es ist ein sehr populäres Rennen der Challenge-Serie in Neuseeland, wo er da jedes Jahr startet. Auch dieses Jahr Zweiter geworden dort. Also er wird vielleicht nicht so viel offizielle Ironman-Rennen haben, aber der ist halt, weißt du, auf den Challenge-Strecken und so weiter auch unterwegs, ne? Also alles in allem ist das ein Athlet, der schon wirklich sehr lange dabei ist. Der wird da schon einige gemacht haben. Okay, was ich so fragen würde, wo siehst du denn seine Stärken? Also hat er eine besondere Stärke oder? Also er ist auf jeden Fall ein sehr starker Schwimmer. Gerade vielleicht, wenn ich nochmal das Rennen von Cairns nochmal hervorbringen kann, da ist der Gomez, ne, der bekanntermaßen auch ein guter Schwimmer ist, ein sehr guter Schwimmer ist, 46,40 geschwommen und der Braden Curry 46,45. Also die sind zusammen geschwommen. Der Braden Curry ist 5 Sekunden nach ihm aus dem Wasser. Also da sieht man schon, ne, dass der auf jeden Fall ein sehr guter Schwimmer ist. Und ja, wird es vor 39 am Ende des Ironmans laufen kann, der kann auch laufen. Ja, auf jeden Fall, also schon eher einer der ausgeglicheneren. Ein Swimrunner, ja. Ich meine, natürlich ist er auch ein guter Radfahrer auch, aber ich würde sagen, wenn man da wirklich ja, was rauspicken müsste, dann würde ich sagen, ja, das Schwimmen, das ist schon so sein Ding auf jeden Fall und laufen kann er auch, ja. Ja, und was meinst du dieses Jahr so? Auf Hawaii dieses Jahr. Naja, wie gesagt, also ich traue ihm auf jeden Fall Platz 5. Wie gesagt, wenn das Rennen für ihn, wenn nicht gerade dumm läuft, wieder mit ja, mit Platten oder mit einer blöden Taktik irgendwie, wo er dann ja, gezwungenermaßen irgendwie irgendwelche Harakiri-Aktionen vorführt, dann traue ich den auf jeden Fall. Ja, eine Top 5 zu. Okay, jetzt ist mir auch wieder die zweite Frage eingefallen, weil ich hatte gerade ganz kurz vergessen. Weißt du noch, oder ich habe es gerade nicht vor Augen, er war ja auch bei der Weltmeisterschaft, bei 70.3 Weltmeisterschaft dabei und er war ja auch, ich glaube, bei dir sehr hoch gehandelt. Weißt du, was er als, also wie er abgeschnitten hat da? Das habe ich gerade, aber ich meine, der ist Achter geworden. Achter? Achter oder, aber auf jeden Fall Top 10. Aber das hat er auf jeden Fall drin. Eine Top 10-Platzierung hatte, ja. Okay, gut. Da ist, ja. Ja, ja gut, lassen wir mal so die das Pech, was man haben kann als Triathlet, wie ein Platten oder so mal da weg, würde ich auch sagen. Also Top 5, Top 6 definitiv drinne bei ihm. Und ja, ich so mit 32 Jahren ist man ja nur noch recht jung bei Der ist seiner. auf der Ironman-Strecke ist der in dem Alter, ne? Das ist Ja, so in genau. dem Alter, wo man jetzt so seine beste Ergebnisse einfährt, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann. Ich mag ja so vielseitige Leute, deswegen Ja, auf jeden mal. Fall. Das finde ich auch cool. Ja, letzte beim, in der letzten Episode hatte ich ja den Ben Hoffman. Ne, der ist ja so ein bisschen ähnlich. Ne, der macht ja auch sehr gerne Exterra-Rennen und so. Gut, Braden Curry geht da vielleicht noch ein Stück weiter mit seinen Coast to Coast und diesen Red Bull-Geschichten und so weiter. Aber das finde ich super, super interessant. Ja, dass der sich da jetzt nicht nur auf die langen Sachen konzentriert, sondern auch, ja, wie gesagt, externe Sachen macht oder ja, so Kurzdistanz-Triathlons oder halt diese Coast-to-Coast-Geschichten. Ne? Also der ist da schon sehr vielseitig, ja. Ja, und deswegen finde ich auch diese, was wir hier machen, die Athleten vorstellen, eigentlich sehr cool, weil das sind vielleicht Leute, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, aber beim richtig guten Tag können sie auch vorne mit reinstoßen, wie letztes Jahr gesehen, David McNamee, der eigentlich aus nichts kam und Dritter geworden ist. Also das ist schon stellenweise, gerade beim Ironman Hawaii, sehr, ja, sollte man auch in erweiterten Kreis ein bisschen Ausschau halten. Aber gut, kommen wir jetzt zu von interessanten Athleten zu zwei Athleten, die ja vielleicht demnächst ein bisschen Beef miteinander haben, die auf jeden Fall eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten. Meinst du jetzt Lionel Sanders? Ja, genau. Ja, ich würde nicht sagen, dass die eine Meinungsverschiedenheit hatten, aber du spielst wahrscheinlich auf die neue Triathlon-Ausgabe, auf die Zeitschrift und das Interview von Lionel Sanders, nehme ich mal an. Ja. Ja, ja, also das Interview an sich finde ich gut. Also ich habe da jetzt nicht allzu viel rausgelesen, was ich schon nicht kannte. Also Lionel Sanders hat ja seinen YouTube-Kanal und da gibt er sehr viel Preis. Und von daher in dem Interview habe ich jetzt nicht allzu viel Neues für mich rausgelesen. Bis auf die eine Geschichte, wo halt Javier Gomez nach eigener Aussage ja, natürlich dann halt mit dem Ziel nach Hawaii geht, das Ding auch direkt zu rocken, zu gewinnen. Und nicht nur das, sondern er will auf jeden Fall Marathon deutlich unter 2,40 laufen, nämlich im Bereich von 2,35. Das hat er angekündigt. Und diese Frage wurde Lionel Sanders gestellt. Und naja, er ist halt schon sehr, sehr deutlich, was das angeht. Und das finde ich auch richtig. Zum einen, klar, er weiß ja, dass Javier Gomez stark ist. Zum anderen gab es ja aber schon vor Javier Gomez genug andere. Ne? Man sehe Chris McCormack und so weiter, die jetzt auch irgendwie der Meinung waren, ja, ich gehe nach Hawaii und rock das Ding. Das ist denen aber nicht gelungen. Eine Aussage, im Marathon in 2,35 oder 2,36 zu laufen, das ist natürlich schon mal ein Wort. Und der muss schon wirklich sich sehr, sehr, sehr gut fühlen, weil damit setzt er sich schon gehörig unter Druck. Ne, das ist schon, ich weiß es nicht, ob das zu seinem Vorteil ist, ne, weil der muss erstmal mit Patrick Lange laufen können, ne, und das konnte letztes Jahr gar keiner. Ne, der Nächste, der da jetzt irgendwie dem nahe kam, war David McNamee, ne, und der ist ja auch fast 6 Minuten langsamer gewesen, 5, 6 Minuten. Ja, also von daher, ich meine, Javier Gomez ist schon natürlich ein mega starker Athlet und der, wenn es für ihn alles gut läuft, dann wird er da irgendwie vorne mit dabei sein. Aber ich persönlich glaube nicht, dass Javier Gomez das Ding rockt, dass er das Ding gewinnt beim ersten Mal und dann auch noch einen Marathon deutlich unter 2,40 läuft. Das, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ich habe da eigentlich so ein bisschen mehrere Meinungen dazu, sage ich es mal. Ich finde, es ist schon öfters ja vorgekommen, dass jemand, der noch nicht auf Hawaii war, irgendwas erzählt hat und dann auch ein bisschen böse auf die, ja, ich sag mal, böse hingefallen ist. Und also da weiß ich nicht, ich meine, der Lionel Sanders wurde jetzt natürlich darauf angesprochen, aber der hat ja selber erst einen Start und er, ja, wir wissen ja, wie es in die letzten 3 Kilometer für ihn ausgegangen ist. Also Sanders ist schon vorher gestartet. Aber der ist ja, das war ja, ich glaube, das war sein zweiter oder sein dritter Start sogar, das zweite Platz. Ich meine sein dritter. Nee, der ist schon mal gestartet, 2015 meine ich, war da auf jeden Fall dabei und da ist er ja, keine Ahnung, auch irgendwie 20., 30. geworden oder so. Also da hat er wirklich gar nichts gerissen. Also das war dieses Jahr für ihn ein sehr gutes Rennen. Ja, erzähl weiter, ich suche das mal raus, weil ich weiß, dass darum ging es ja auch in dem Interview. Okay, ich dachte immer, das wäre sein erster Start gewesen. Nee, Weil ich hatte immer so im Hinterkopf, was wir uns noch drüber unterhalten hätten, dass derjenige, er war ja der große Favorit und derjenige, der das erste Mal nach Hawaii geht, schafft es ja nicht direkt zu gewinnen. Das ist, glaube ich, erst einmal vorgekommen. Nee, der war sogar 2015, 2016 und 2017, das war sein dritter Start. Aber wie gesagt, die Male davor, da ist er. Hat er keine Rolle gespielt. Da hat er überhaupt keine Rolle gespielt. Gut, ja, nichtsdestotrotz, ja, ich denke, Hawaii ist ja, wie man weiß, ein sehr spezielles Rennen und da, ja, wenn jetzt ein Javier Gomez seinen zweiten Ironman da läuft, dann so eine Behauptung aufzustellen, finde ich andererseits aber auch gut, weißt du, weil dieses ständige, ja, mal schauen, wie es läuft und so, dieses Abwarten, also ich finde das auch ganz gut, wenn jemand mal sagt, ja, klar, also wer in Hawaii an den Start geht, will natürlich gewinnen, ob es ein Altersklassenathlet ist, der seine Altersklasse gewinnen will, wenn man, sag ich mal, zu dem erweiterten Favoritenkreis gehört. Natürlich, wenn jetzt einer sich gerade so qualifiziert hat, sage ich jetzt mal für seine Altersklasse, da wird er jetzt nicht sagen, ich will meine Altersklasse gewinnen. Aber dennoch, wenn du, ja, keine Ahnung, wenn du dann als Profiathlet, der zu dem auf jeden Fall erweiterten Favoritenkreis gehört, da an den Start gehst, zu sagen, er will das Ding gewinnen, dann finde ich das natürlich legitim. Ja, das schon, ja. Natürlich, also ein Javi Gómez ist ja ein Ausnahmeathlet, ne, und da hat er auf der Kurzstrecke wirklich alles gewonnen. Und klar, aber ich meine, er setzt sich selbst damit unter Druck. Also Hawaii ist ja doch ein bisschen was anderes als jedes andere Rennen. Ne? Hawaii ist von den Bedingungen hier schon mal anders. Ne? Diese Bedingungen, die sind ja richtig mörderisch. Plus, du hast da die Elite, also die Besten der Besten sind da. Ja, und das ist doch schon was anderes. Und das ist das erste Jahr für Javi Gómez, dass der überhaupt auf der Langdistanz ist. Ironman Cairns, Platz 2, ist natürlich super Leistung. Und auch die Zeit, unter 8 Stunden ist er reingekommen, ist auch, super. Aber es war jemand, der war schneller als er dort. Ne? Und der ist auch am Start. Ja gut, der ist auch am Start. Ja, und ich denke, klar, da hatte Javi Gómez auch was gelernt und wird er auch schon seine Lehren daraus gezogen haben. Aber ich glaube nicht, dass es ihm gelingt, das Rennen beim ersten Mal zu gewinnen. Dafür ist er zu unerfahren und auf Hawaii zählt Erfahrung. Und er wird auf keinen Fall einen Marathon in 2:35 laufen. Obwohl, ja gut, also das weiß ich nicht, weil, also wie gesagt, das habe ich schon in der letzten Episode, glaube ich, immer so ein bisschen erwähnt. Ich glaube, dass dieses Rennen auf der Marathonstrecke richtig geil wird, weil es gibt jetzt wirklich einige Athleten, die richtig gut laufen können. Und wenn die da sich irgendwie auf der Marathonstrecke gegenseitig betteln, wenn die irgendwie zusammen laufen, dann wäre das wirklich für die Endzeit richtig gut. Dann kann ich mir eine Zeit von deutlich unter 2:40 vorstellen, also 2:39 ist schon der Patrick Lange gelaufen, aber deutlich 2:35 natürlich schon der Hammer, ne? Also auf Hawaii ist das schon natürlich heftig. Das wäre vielleicht möglich, aber ich traue ihm selbst dann, traue ich ihm denn nicht den Sieg zu. Ja, eigentlich ganz deine Meinung, aber ich sehe den Schlüssel im Rennen dieses Jahr beim Radfahren. Und zwar, weil gerade so viele Läufer gibt, finde ich, wird die Taktik beim Radfahren entscheidend sein. Ist es denn wieder so wie letztes Jahr, dass, ich sag jetzt mal, ein Wurf, ein Kiedle oder ein Sanders wieder nach vorne wegfahren und die anderen die Lücke nicht zu groß werden lassen, damit sie noch es schaffen, beim Marathon ranzukommen? Oder passiert vielleicht was ganz anderes und es wird eher ein abwartendes Rennen, weil dann sehe ich natürlich bei den starken Marathonläufern die größere Chance. Aber da denke ich, wird sich dieses Jahr eine sehr, sehr große Rolle das Radfahren einnehmen. Und ja, ich weiß es nicht. Also sage ich jetzt mal, der fehlt ja dieses Jahr. Weil ganz kurz noch, der Jan Frodeno hat ja immer seine Taktik und vielleicht sein Mindgames so ein bisschen und viele haben sich immer oft auch nach ihm gerichtet, finde ich. Weißt du, was er macht und wie er sich aufstellt und danach wird sich dann so ein bisschen ausgerichtet. Das sieht man öfters in Rennen und da dieses Jahr fehlt, finde ich, ist einfach dieses ganze Wettbewerb dieses Jahr einfach sehr offen, finde ich. Aber letztes Jahr hat er auch schon gefehlt auf der Marathonstrecke. Klar, gut, bis zum Radfahren hatte er ja. Radfahren dabei. Bis zum Radfahren hatte er ja das Rennen mitbestimmt, ja, da gebe ich dir recht. Aber dadurch, dass Patrick Lange vom Platz 22 das Rennen nach dem Radfahren im Marathon im Endeffekt gewonnen hat, in 21 Leute überholt hat im Marathon, wird es, glaube ich, meiner Meinung nach noch mehr solche Kandidaten geben, die sagen, okay, ich setze total aufs Laufen, ja, ich würde mich beim Radfahren, werde ich mich etwas schonen, werde ich versuchen, da jetzt irgendwie, Patrick Lange hat es ja vorgezeigt, ne, einfach mal in der Gruppe fahren, also jetzt, ne, in der Gruppe in Anführungsstrichen, wollen wir hoffen, dass das alles wirklich regelkonform ist und die Abstände gehalten werden, aber weißt du, es gibt immer jemand, der irgendwas vormacht und die anderen, ich meine, weißt du, jeder dieser Profis, der analysiert sein Rennen, analysiert das Rennen an sich und die Leute werden auch zu dem Schluss kommen, dass, weißt du, ein Patrick Lange, ein McNamee, die beide jetzt im nach Platz 20, 22 vom Radfahren nach vorne gelaufen sind, das werden die anderen auch versuchen. Und ich glaube, dass, und das würde ich mir so wünschen, dass wir da wirklich so ein, was weiß ich, 3-4 Leute beim Marathon sehen, die zusammenlaufen. Das wäre so geil, weißt du, die dann alle in dem Bereich von 2,40 laufen können und in dem Marathon zusammenlaufen. Das wäre schon richtig, richtig cool zu sehen. Deshalb denke ich, dass der Marathon da jetzt noch größere Rolle spielen wird, als der jetzt schon ohnehin tut in ein Ironman-Rennen. Und dass wir natürlich die üblichen Kandidaten wie Sebastian Kienle, Cameron Wurf, der Andrew Starikovic, der jetzt dieses Jahr dabei ist und ein sehr starker Radfahrer ist, die werden natürlich vorne mit dabei sein und auch ein Lionel Sanders, der musste auch nach vorne. Keiner von denen, bis auf vielleicht Sanders, kann Marathon 2,40 laufen. Nicht der Wurf, nicht der Kindler und auch nicht der Starikovic. Ja, ich bin, ich würde das auch sehr gerne sehen, dass wirklich so eine kleinere Gruppe wie jetzt der Lange, der McNamee und der Gomez und von mir aus auch der Kunama, wenn die wirklich sich zusammen irgendwie rotten zu einer kleinen Marathongruppe und ich glaube, selbst dann könnte wirklich eine Zeit unter 2,40 auf jeden Fall drin sein, weil die sich dann gegenseitig richtig pushen. Ne? Und dann, ja, klar, natürlich. Und wenn sie dann merken, dass einer so ein bisschen abfällt, dann geben sie nochmal ein bisschen mehr Gas. Und ja, so ein Ironman zu sehen, gerade auf Hawaii, das wäre der Hammer schlechthin. Ja, das stimmt. Ja, das wäre mega cool. Und vielleicht läuft es darauf hinaus. Wer weiß. Also mich würde es freuen, wenn das so wäre. Das wäre natürlich mega. Und wie gesagt, mit Patrick Lange, mit David McNamee, mit Javier Gomez, mit Lionel Sanders hast du schon mal 4 Leute, ja, die Lionel Sanders hat da jetzt noch keinen 2,40-Marathon gezeigt, aber der ist ja auf jeden Fall, so schätze ich das ein, vorher auf der Marathonstrecke und der wird auf jeden Fall irgendwie versuchen, da irgendwie mitzulaufen, solange er kann. Und quälen kann er sich, das weiß man ja. Wir dürfen gespannt sein. Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Ja, wird sogar vielleicht interessanter als letztes Jahr. Und letztes Jahr war es ja sehr. Ja, denke ich auch. Weißt du, also ich denke mir so, es muss immer jemand was vormachen, weißt du, und dann die anderen sehen, okay, der kann das, also kann ich das auch, weißt du, Lothar Leder, der erste Mann unter 8 Stunden, weißt du, er hat es vorgemacht und dann sind die 8 Stunden dann gepurzelt, weißt du, davor hat es keiner geschafft, aber wenn es einer zeigt, weißt du, wenn es einer zeigt, dass es geht, genauso ist es mit dem Weltrekord, ne, also was weiß ich, ein Rekord besteht, was weiß ich, wie viele Jahre, Jahrzehnte und dann bricht dann einer und dann kurze Zeit später bricht dann wieder jemand, weißt du, so, weil derjenige hat halt gezeigt, dass es halt geht und Ich schätze mal, oder ich könnte es mir vorstellen, dass es dieses Jahr genauso sein wird beim Marathon, dass die Leute sich, dass die Athleten denken, okay, der Patrick Lange, der hat es ja gezeigt, wie es geht, der hat gezeigt, wie man das Rennen zum Schluss gestaltet. Und klar, also nicht jeder kann das Rennen so gestalten, weil nicht jeder Marathon in 2,40 laufen kann. Aber dieses Jahr gibt es ein paar Kandidaten, die das können, ja. Könntest du dir vorstellen, dass die Gesamtzeit unter 8 Stunden fällt dieses Jahr oder meinst du, das ist noch zu früh? Ja, es ist also zu früh, ich weiß, ich meine, es wäre natürlich mega cool, aber ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht eine neue Bestzeit gibt, aber ob das jetzt direkt unter 8 Stunden ist, das weiß ich nicht. Das ist schwierig. Hängt auch so ein bisschen vom Rennen ab. Ich meine, wenn die da zum Schluss 2,35er Marathon laufen, wie das Javier Gomez vorhersagt, dann konnte ich mir das durchaus vorstellen, ja. Aber ansonsten gibt es vielleicht einen kleinen Sprung, aber vielleicht nicht unbedingt wieder unter 8 Stunden. Ja. Und nochmal ganz kurz, um das jetzt nochmal rund zu machen, der Lionel Sanders ist 2015 ist 14. geworden in 8,36 und 2016 ist er 29. geworden. Da ging es ihm nicht so gut. Und dann, wie gesagt, letztes Jahr Zweiter. Ja, das sind so seine Ergebnisse auf Hawaii. Ja, bin auf jeden Fall mal gespannt auf ihn. Ich zähle ihn ja eher zu Top, ja, Top 5 Kandidaten. Ja, Top 3 schon. Ja, ich zähle ihn schon zu Top 3, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das wird dieses Jahr sehr schwer für ihn. Aber wir können uns sehr gerne überraschen lassen. Ja. Und zum Abschluss, falls du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, wir können uns immer wieder sehr gerne auf iTunes bewerten. Und ja, falls ihr noch jemanden habt oder zu einem von den Athleten, die wir besprochen haben, was sagen wollt, schickt uns einfach eine Mail. Wir beantworten die sehr gerne. Genau. Ja, schickt Mail mit Vorschlägen, mit Kommentaren zum Ironman Hawaii, was auch immer. Sehr gerne. Ja. Genau. Ihr könnt uns natürlich auch gerne was zum Hawaii schicken. Wir machen nämlich in der Woche zu Hawaii natürlich, das am 13.10. ist, ein ja, natürlich Hawaii-Special, sage ich jetzt mal. Und da würden wir das natürlich alles mit reinnehmen und würden wir dann auch nochmal drauf eingehen und das besprechen, falls ihr das wünscht. Auf jeden Fall. Judy. Okay. Dann würde ich sagen, schön weiterlaufen und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.